drei Stück von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stund ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach ihm: War ich dieser ist Gottes Sohn gewesen? Und es waren auch Weiber da, die von fern solches schauten, unter welchen waren Maria Magdalena und Maria des kleinen Jakob und Joses Mutter und Salome, die ihm auch nachgefolgt, da er in Galiläa war und gedienet hatte, und viele andere, die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren. Und am Abend, die Weil es der Rüsttag war, welche ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathea, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete, der wankt und ging hinein zu Pilato und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwundert sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fraget ihn, ob er schon gestorben wäre. Und als er sehr